Zweitens, wer gibt heute bzw. wer gab früher eigentlich gemeinsame Ziele oder Werte für die Gruppe vor? Sind bzw. waren eigentlich alle mit solchen Werten oder Zielvorgaben einverstanden oder eher nicht? Auch bei GDNF und Nationaler Sammlung gab Kühnen die Ziele vor, wer nicht folgen wollte, konnte gehen. Der Unterschied war natürlich der, dass die Nationale Sammlung ganz regulär Mitglieder aufnahm und unter Umständen auch wieder ausschloss, während die GDNF keine regulären Mitglieder hatte, sondern besonders geeignet erscheinende Kameraden wurden von Kühnen zu entsprechenden internen Treffen geladen. Wer zu diesen Treffen oder auch Kaderappellen oder Kadertreffen eingeladen wurde, gehörte dazu. Die Auslesekriterien waren rein subjektive und lassen sich nicht pauschalisieren. Im KDS gab eine sogenannte Organisationsleitung die Ziele vor, wobei wir natürlich zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Zielen unterschieden. Zur weltanschaulichen Einordnung unserer Truppe gibt es zahlreiche schriftliche Zeugnisse. Das meiste davon wurde über die Weltnetzseiten des KDS transportiert, wobei die Seite www.kdsimnetz.de ihren Schwerpunkt in der programmatischen Ausrichtung des Kampfbundes hatte, während die zweite Seite www.kdsimangriff.de die konkrete politische Arbeit und auch zu einem gewissen Teil das Innenleben der Truppe dokumentierte. Wer mit den von uns propagierten Werten nicht einverstanden war oder die durch die Organisationsleitung festgelegten Zielvorgaben nicht teilte, konnte gehen. Wir verstanden uns weder als Massenorganisation noch als Wahlpartei und wollten auch beides gar nicht werden. Unsere bevorzugten Mitglieder waren keine Neulinge, Hobbyaktivisten oder Feierabendpatrioten, sondern knallharte Revolutionäre, die meist schon einige Jahre nationalen Widerstandes hinter sich haben und mit denen nun an neuen Konzepten weitergearbeitet wird. Neue taktische und strategische Ansätze sind in Vorbereitung, an der ideologischen Ausrichtung ändert sich nichts.